Meine Damen und Herren, ich werde in diesem Semester über die Frankfurter Schule sprechen, so ist es angekündigt. Und ich habe dabei aber einen sehr weiten Begriff der Frankfurter Schule, die sich ja als eine Art Institution verstanden hat, aber mit einer doch relativ weiten Ausstrahlung in verschiedene andere Bereiche, in denen das so im Einzelnen gar nicht mehr erkennbar ist, was die Einflüsse dieser Denkform eigentlich bedeuten. Zunächst, wenn man von Schule spricht, ist immer ein Ort bezeichnet der Konzentration, der Sammlung, der begrifflichen Neubildung. Also Schulgründungen haben es mit paradigmatischen Sichtweisen zu tun. Man kann auch sagen, mit einer Form der Revolutionen im Denken, der Eröffnung neuer Begriffe, Sichtweisen, Themen. Insoweit sind Schulen dieser Art auch immer Bündelungen von Gedanken und in der Regel sind es nie bloß Institutionen, die sich im innergeistigen Entwicklungsgang bilden, sondern immer angestoßen sind auch von Fragestellungen der spezifischen Zeit. Ursprünglich kommt Schule im Sinne der platonischen Akademie von einem Ort, Akademeia ist in Griechenland ein bestimmter Ort, wo Plato seine Schule gründete, 385. Und hier zum ersten Mal das Denken, das sich in vorsokratischen Zusammenhängen auf ganz verschiedene Orte verteilte, in den ionischen Städten, nicht wahr, philosophierte man einfach mit den Menschen. Die Marktplätze waren besonders geeignet in diesem zwischen Griechenland und Vorderasien, wo der Geist auch aufwachte. Da ist Plato der Erste, der versucht, diese Strömungen zu konzentrieren durch eine solche Schulgründung oder solche Akademiegründung. Und für ihn ist das auch dann immer verbunden gewesen mit einer Ortsbestimmung, also an einem bestimmten Ort, wo man zu einer bestimmten Zeit hinkam und lehrte und sich unterhielt. Das heißt, er entzieht die Akademie eigentlich dem Marktgeschehen. Obwohl eben sein Kronzeuge dieses Denkens, also Sokrates, sich noch auf dem Markt bewegt, ist doch die platonische Akademie die erste Form der Institutionalisierung von Denken. Nun leben solche Schulen immer von einigen prägenden Figuren. Es gibt keine Schule, die nicht solche innovativen, um das modern auszudrücken, innovativen Leute kennt, die irgendwas in Gang setzen, was sich von den vorherigen geistigen Bewegungen zentral unterscheidet. Wenn ich hier einmal so ein paar Schulen aufzählen wollte, die entstanden sind, dann könnte man sagen, Wien ist ein besonders geeignetes Pflaster für solche Schulen gewesen im 19. Jahrhundert. Es ist sehr merkwürdig, dass es sehr viele Wiener Schulen gibt. Und vielleicht hat das damit zu tun, dass in diesem Wien der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch noch bis zum Faschismus im 20. Jahrhundert, die Kulturen sich treffen. Also Kulturen, die so miteinander nicht in Kontakt stehen, treffen sich in dieser K&K-Monarchie auf eine sehr produktive Weise. Also um östliche Kulturen, also aus Ungarn herkommend, aber auch Russland, aus Südeuropa herkommend, aus serbischen, kroatischen Zusammenhängen, aber natürlich auch aus Deutschland. Das heißt, dieses Wien scheint ein besonders geeigneter Ort gewesen zu sein, in dem solche produktiven Neuanfänge formuliert wurden. Zum Beispiel schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Grenznutzenschule, eine der Wiener Schulen. Die Grenznutzenschule, ausgehend von Hermann Gossen, der gegenüber der politischen Ökonomie des Bürgertums, also der großen klassischen politischen Ökonomie von Adam Smith bis Ricardo und John Stuart Mill, rebelliert und sagt, es gibt so etwas wie einen Grenznutzen im Warentausch. Also wenn Waren im Überfluss da sind, dann ist ein geringer Grenznutzen da. Diese subjektive Wertlehre, im Grunde kommt die Wertbestimmung nicht aus der lebendigen Arbeitskraft, wie von Ricardo bis Marx alle von Adam Smith bis Marx alle behaupten. Die Wertquelle ist lebendige Arbeit, sondern aus der subjektiven Nutzenschätzung. Deshalb ist der Grenzwert, nicht der Grenznutzen unter Bedingungen, der Grenznutzen für ein Glas Wasser in der Wüste ist besonders hoch. Dagegen ist der Grenznutzen für diejenigen, die Wasser verfügbar haben, also sehr gering. Und seine ganze subjektive Werttheorie wird dann weiterentwickelt durch Wallera und subjektive Grenznutzentheoretiker in der subjektiven Wertnutzungsschule Wiens. 1870, 71, 72, in dieser Zeit. Und genauso oder ähnlich die Schule des Positivismus in Wien. Carnap, Moritz Schlick, der dann von Nazi-Studenten ermordet wurde, begründen so etwas wie, Popper ist davon beeinflusst, viele, es ist etwas Neues, es ist eine positivistische Schule, eine Schule des Denkens, die laboriert mit dem Kriterium der Verbindung von Begriff und Tatbestand. Also nur das, was verifiziert ist, hat Wahrheitsanspruch. Was verifiziert wird, hat Wahrheitsanspruch. Hier wird ein ganz umfangreicher methodischer Vorrat gebildet, in dem sich bis zum Positivismus Streit eben Linien des Denkens begegnen und auch ausschließen. Und natürlich die Schönberg-Schule der Musik, hier ganz neue Dimensionen auch der Harmonik und des musikalischen Ausdrucks aufbrechen. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Wiener Schulen, die Freud, das, was Sigmund Freud macht, entsteht in Wien. Offenkundig gibt es so etwas wie privilegierte Orte, in denen die gerade das kulturell Verschiedenartige aufeinander stößt und sich mischt und dadurch produktive Potenzen entwickelt in einer solchen Bildung. Auf jeden Fall ist bei einer solchen Schulbildung immer im Spiel ein Gesichtspunkt der Aufklärung. Der Aufklärung über Verhältnisse, die so in dem Traditionsgefüge nicht offen sind, öffentlich sind, so wie die subjektive Wertlehre sagt, bisher haben wir, denken wir alle in objektiven Kategorien und das ist jedenfalls einseitig. Wir müssen einen neuen Gesichtspunkt entwickeln für das, was Ökonomie ist. Aber es gilt natürlich genauso für die Schönberg-Schule, in der eine Welt neuer Töne eröffnet wird und zugelassen wird gegenüber der alten Lehre von Harmonie und überhaupt der Kombination von Tönen. Und ähnlich ist es mit der Schule des Positivismus. Was ist jetzt ein spezifisches Element der Frankfurter Schule? Was unterscheidet diese Philosophie, diese Theorie von dem, was es bisher gegeben hat? Und wodurch ist sie auch zu unterscheiden von Schulbildungen in dieser Zeit der 20er Jahre, die es ja an verschiedenen Orten gibt? Was ist die eigentliche Substanz dieser Frankfurter Schule? Zunächst etwas über den Ort. Auch der ist, glaube ich, nicht unwichtig für so eine Schule. Es gibt bis in die 20er Jahre hinein nur festgefügte Strukturen akademischen Lebens. Die Frankfurter Universität ist eine Neugründung. Soweit ich sehe, 1914 eröffnet worden. Durchgängig als Reformuniversität verstanden. Das heißt, als eine Universität, in der der liberale Geist vorherrschend ist und die Wissenschaften aus den alten Traditionsbeständen nicht alleine zehren, sondern sich verstehen auch in einem kooperativen Sinne aufeinander bezogen. Hier wird geforscht in einem liberalen Klima. Die Stadt hat einen gewissen Einfluss auf diese Universität. Die Berufungen sind so gerichtet, dass auch junge, begabte Gelehrte Chancen haben, in die akademische Karriere einzutreten. Das heißt, es ist ein Klima, in dem sich die alten akademischen Traditionen nicht fortsetzen. Zwar sind neue Reformuniversitäten immer darum bemüht, dann auch die Kleiderordnung der Alten zu übernehmen, jetzt im übertragenen Sinne. Das heißt, sich nicht so neuerungsbereit zu zeigen, dass sie ausgegliedert werden können aus dem akademischen Gesamtzusammenhang. Deshalb sind die inneren Ordnungen, Habilitationsordnungen, Promotionsordnungen doch weitgehend auch kopiert aus den alten Universitäten. Aber hier in Frankfurt ist es dann doch ein günstiges Klima für junge Leute, die jetzt Wissenschaft ganz anders begreifen wollen als in dem Sinne einer Hochspezialisierung von Einzelforschung oder Einzelwissen. Es ist eine Generation, die aus dem Weltkrieg kommt, aus der Zerstörung, aus einer gewaltigen Zerstörung bürgerlicher Kultur und die das Bedürfnis hat, Neuanfänge zu formulieren. Dieser gesellschaftliche Boden, Frankfurt, ist nicht ersetzbar. Man kann sich schwer vorstellen, dass das, was Frankfurter Schule ist und was aus ihr geworden ist, in Heidelberg oder Tübingen hätte gegründet werden können. Nur schwer vorstellbar. Vor allen Dingen in dieser Kombination zwischen autonomem Forschungsinstitut und Universität, das, was ja spezifisch dafür ist. Also Frankfurter Schule als Ort neuen Denkens, auch in Wissenschaftszusammenhängen, um von der Welt etwas zu begreifen, was sich dem akademischen Zusammenhang der einzelnen Wissenschaftsschulen nicht mehr aufschließt. Es ist von vornherein eine gesellschaftspolitische Gründung. Es ist nicht etwas, dass Akademiker zusammenkommen und gründen so etwas wie einen Dichterkreis oder einen Philosophenkreis. Ein Kreis wie um eine Person wie George, der die George-Kreis. Es ist kein Gesinnungsghetto, in dem die Gleichgesinnten auf allen Ebenen sich treffen und etwas auf die Beine stellen, sondern es sind durch die geschichtlichen Ereignisse desorientierte Menschen, junge Menschen, das heißt aus den alten Verhältnissen herausgebrochene. Es sind nicht diejenigen, die aus Armutsvierteln kommen, sondern die etwas Begüterten, die auch einen Blick frei haben für neue Verhältnisse, die sich hier treffen. Und es ist ein ungeheures Orientierungsbedürfnis dieser jungen Menschen, die hier im Spiel ist. Und dieses Orientierungsbedürfnis richtet sich darauf, Bilanz zu ziehen von den Verhältnissen und einzugreifen. Also auch ein hoher Anspruch von wissenschaftlichen Eingriffsmöglichkeiten in die Verhältnisse spielt hier eine große Rolle. Die ersten Schritte werden Anfang der 20er Jahre unternommen. 1924 wird das Institut für Sozialforschung gegründet. Es ist zunächst ganz zweifellos im politisch-wissenschaftlichen Verständnis des Marxismus. Es sind mehr oder weniger orthodoxe Marxisten oder durch Marx gebildete, erzogene junge Leute, die sich hier zusammentun. Es gibt auch so etwas wie Anfang der 20er Jahre eine Versammlung sehr viele Leute, die sich auf den Marxismus beziehen. Dazu gehört auch Korsch und Lukács, Pollock, Horkheimer. Sie sind auf dem Wege einer Verständigung über das, was in dieser Kultur, in diesem Kulturzerfall möglich ist, an Begriffsbildung, an Orientierung, an Neuanfängen. Aber es zeigt sich, dass diese widerstrebenden Tendenzen, die sich hier in solchen Versammlungen andeuten, nicht haltbar sind. Das heißt, sich überhaupt nicht auf eine Linie einer Institutsgründung bringen lassen. Also hier zunächst die Suche, die tastende Suche nach Kontakten mit anderen. Sie kommen zum Teil aus ganz verschiedenen Schulen, aber es ist doch eine kulturelle Suchbewegung, die diese jungen Leute bestimmt und sich dazu eignet, einen solchen Ort der Reflexion, der Stille, des Nachdenkens, der wissenschaftlichen Arbeit zu suchen und zu finden. In dem Sinne ist es nicht das, was man im 18. Jahrhundert eine Akademie nannte oder eine gelehrte Gesellschaft. Es sind junge Leute, die noch nicht etablierte Gelehrte sind oder nur wenige von ihnen. Natürlich muss man ein solches Institut, muss man in eine solche Institutsgründung immer Leute, die etabliert sind, einbeziehen. Das ist in diesem Falle Grünberg gewesen und ein paar andere, die das also von Professorenseite auch abgesichert haben. Aber es sind nicht die avancierten Gelehrten, die hier zusammenkommen, sondern eine Generation von 20- bis 30-Jährigen im Alter, die sich gebildet haben an den Marx'schen Schriften, an Kant, an Schopenhauer, an der Tradition der Philosophie und des politischen Nachdenkens, die hier einen Neuanfang machen wollen, um nicht zuletzt dem Proletariat als der angenommenen Agentur revolutionärer Veränderung so etwas wie ein theoretisches Gewissen zu verschaffen. Dem Proletariat jene Grundlage des Handelns und der Reflexion zu verschaffen, die es ermöglicht, dass die Emanzipationsgehalte, die utopischen Gehalte der proletarischen Bewegung nicht zerbrechen, sich nicht brechen an einer nicht durchdrungenen Wirklichkeit. Hier haben Sie den Versuch, Theorie in die Praxis umzusetzen, so aber, dass die Interpretation dabei nicht verloren geht. Und dieser praktische Impuls hat immer seit den Anfängen in der Frankfurter Schule eine hohe Interpretationszeit zur Grundlage. Das heißt, die 11. Feuerbach-These wird nicht einfach kurzschlüssig genommen. Die Philosophen haben die Welt interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern, sondern so, die Philosophen haben zu ihrer Zeit ihre Welt interpretiert, genauso wie Hegel sagt, jeder Philosoph ist Sohn seiner Zeit. Und wir müssen jetzt unter ganz anderen Bedingungen und viel schlechteren Bedingungen etwas Ähnliches tun, um unsere Zeit zu begreifen. Und dieses Begreifen unserer Zeit ist nicht mehr möglich im Kanon metaphysischer Wahrheiten, also der Sicherheiten, der Gewissheiten, des Mitteilens von Wahrheiten. Wir sind selbst die Produzenten von dem, was wahr und falsch ist. Wir müssen selbst Methoden entwickeln, wie wir mit dieser Wirklichkeit zurechtkommen, wie wir an sie herankommen. Deshalb ist diese Schule, die sich bildende Frankfurter Schule, von vornherein gerichtet auf einen hohen Rang von empirischer Forschung. Das ist die einzige philosophische Schule des 20. Jahrhunderts, dass der Sozialforschung und damit auch der Ausbildung von Methoden im Zugang zur gesellschaftlichen, geschichtlichen Wirklichkeit diesen hohen Rang zubilligt. Aber das bedeutet nicht, dass die Metaphysik und alles das, was die großen Themen der Metaphysik sind, einfach zerfallen. Oder dass es nicht notwendig wäre, sich ihrer zu erinnern. Gerade Horkheimer hat immer wieder darauf beharrt, dass Philosophie auch die Erinnerungskraft bewahren muss an die großen Fragestellungen, die Menschen immer bewegt haben. Insofern ist philosophisches Denken in einen linearen Fortschrittsbegriff zu bringen, dass die Nachkommenden immer besser sind und mehr verstehen als die vorherigen. Ganz im Gegenteil, die Frankfurter Schule rafft auf, nimmt auf Traditionsbestände des philosophischen Denkens. Sie ist aber nicht mehr der Auffassung, dass man Philosophie im Kontext des Weltverständnisses so begreifen könnte, als wäre aus einem einzelnen Punkt heraus die Welt zu konstruieren. Weder aus dem Subjekt noch aus der Natur oder aus einem anderen ursprungsphilosophischen Begriff, sondern wir sind in einem Zeitalter, das man als nachmetaphysisch bezeichnen kann. Und müssen deshalb, wenn wir nicht auf Erkenntnis der Welt, der Menschen verzichten wollen, auch mit den Begriffen der Vergangenheit arbeiten, weil wir nicht hoffen können, dass wir ganz neue Welten aufschließen, ganz neue Begriffe schaffen. Wir müssen arbeiten mit dem, was die Tradition uns übergeben hat, wo wir Erben dieser Tradition sind. In diesem Punkt nimmt die Frankfurter Schule des philosophischen Denkens sehr viel von der Philosophie des deutschen Idealismus auf, von Kant, Hegel, weniger Fichte, Kant, Hegel hauptsächlich und dann vor allen Dingen die Wende zu Marx. Frankfurter Schule ist in diesem Doppel, in dieser Doppelerbschaft zu verstehen von Hegel und Marx, der Philosophie und der politischen Ökonomie. Das verweist auf eine Linie der zu beerbenden Vergangenheit des Denkens. Philosophie bleibt bei den Frankfurtern, im Übrigen aller Prägungen, nicht nur eine Wissenschaft der Erkenntnis, des Erkennens von Tatbeständen, von Zusammenhängen, sondern bleibt auch eine normative Wissenschaft. In der Philosophie ist auch immer angedeutet, bezeichnet, was sein soll und nicht nur, was ist. Wenn Adorno später sagt, ich kann nur begreifen, was ist, wenn ich gleichzeitig sehe, wie die Dinge sein sollen, was über die Dinge hinausgeht. Ich begreife das, was ist, nicht ohne den Blick über die Dinge hinaus, dann ist das ja eine Art normativer Gesichtspunkt. Begreife die Dinge so, dass du sie immer unter dem Gesichtspunkt von Veränderbarkeit, Verbesserbarkeit begreifst. Also betrachte sie so intensiv, dass du beide Seiten einer Sache in den Blick bekommst. Das Spannungsverhältnis zwischen der schlechtesten Möglichkeit und der besten Möglichkeit herauszuarbeiten. Die schlechteste Seite nicht zu verschweigen und doch die bessere Seite einer Sache, eines Sachverhalts, eines Dings zu benennen. Also die normative Seite bleibt. Und die faktische Seite wird hinzugenommen in die Philosophie. Nun sagen Horkheimer und Adorno schon sehr früh, was heißt hier empirische Sozialforschung? Die Soziologie hat sich abgespalten aus dem Korpus der praktischen Philosophie. Kant, Auguste Kant, als der Begründer der Soziologie in dieser griechisch-römischen Wortverbindung, Sozius aus dem Lateinischen und Logos aus dem Griechischen, Soziologie, diese Wortverbindung zeigt von Anbeginn ein Zwitter. Auf der einen Seite trennt sich das, was Gesellschaftstheorie oder Gesellschaftswissen aus dem Korpus der praktischen Philosophie und will dadurch einen eigenen methodischen Zugang zur gesellschaftlich-geschichtlichen Wirklichkeit entwickeln. Das ist das Programm von Kant gegenüber der herkömmlichen Philosophie, die er als Metaphysik bezeichnet. Auf der anderen Seite kehren die Fragestellungen der Philosophie wieder. Also, wie ist eine Gesellschaft organisiert? Der Zusammenhalt. Bei Kant die Kategorien von Ordnung und Freiheit, von Dynamik und Statik. Das sind zentrale Fragestellungen auch in der Philosophie von Hegel und Plato schon. Nicht selbst bei Plato. Was ist Bewegung? Was ist die Substanz von Bewegung? Was sind die Ideen und was sind die empirischen Erscheinungen? Die Soziologie als eine Spezialwissenschaft, Gesellschaftsforschung, wird nach Horkheimer und Adorno in dem Maße unpolitisch und unfruchtbar und dient eher den Anpassungstendenzen an die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, als das in der herkömmlichen Philosophie der Fall ist. Aber Sie sehen auch, dass in dem Maße, wie sich die Subjekte differenzieren, indem die Verhältnisse komplexer werden, indem die Produktions- und Austauschprozesse unübersichtlicher werden, wir für die Kenntnis der Wirklichkeit immer stärker methodische Instrumentarien neu entwickeln müssen, um uns dem anzunähern. Insoweit nehmen Sie diesen Entwicklungszweig von Kant, Spencer, Durkheim bis hin zu der industriesoziologischen Forschung und der Wahlforschung auf in den Korpus notwendiger Erkenntnismittel in der modernen Welt. Aber sie verzichten nicht auf die Philosophie. Das ist ein wesentliches Merkmal dessen, was wir Frankfurter Schule nennen. Empirische Sozialforschung und Philosophie sind heute unter Bedingungen nach metaphysischen Denkens unabdingbar miteinander verknüpft. Und vier Traditionsgehalte sind es aus denen die Frankfurter Schule schöpft. Vier Traditionsströme, die so unmittelbar nicht miteinander verkoppelt sind, die ich hier kurz bezeichnen möchte. Das ist einmal die kantische Philosophie in der Dimension von Erkenntniskritik und Kritik, überhaupt der kritischen Geist in der kantischen Philosophie, und jener Geist, in dem Grenzen gezogen werden, Grenzbestimmung, das kantische Denken in seinen Grenzbestimmungen ist entscheidend in seinen Entmischungstendenzen. Das heißt, die empirische und intelligible Welt, das sind ja diese dualistischen Gesichtspunkte bei Kant, empirische und intelligible Welt, das a priori und a posteriori, die praktische und Erkenntnisphilosophie oder theoretische Philosophie, an diesem Spannungsverhältnis halten die Frankfurter fest. Das heißt, sie reiben sich immer wieder an Kant als dem ersten Philosophen, der die Metaphysik als ein überschwängliches Denken zertrümmert hat, denn alles Samalma, Kant, wie die Theologen das vorwarfen, der alles Samalma, ist der Block, an dem sie arbeiten. Das gilt auch für Erscheinung und Ding an sich. Und das gilt zweifellos auf der Erkenntnisebene, auch auf der moralischen Ebene, auf der normativ-moralischen Ebene. Und der zweite, wenn man jetzt aus der kantischen Philosophie die Imperative nimmt, des Sollens gegenüber der Welt der Kausalität, also die Geltungssphäre als zentral annimmt, dann kann man sagen, dann ist der Gegensatz dazu die Marx'sche Theorie als die Ebene der Genesis. Woher kommen Interessen? Was ist die Grundlage dessen, was produziert wird? Was sind überhaupt Interessen? Was sind Klasseninteressen? Das heißt, die Genesis-Ebene ist in diesem Spannungsverhältnis zu der normativen Ebene und wird hier festgehalten an dem Problem der Warenproduktion und des Warentausches, der Verdinglichung der Warenwelt, des Fetischcharakters der Ware. Das heißt, der Wirklichkeitszusammenhang bei Marx wird als etwas definiert, was so für Kant eine Art Beziehungsfeld der Erkenntnis ist, aber nicht ein eigenes Forschungsobjekt. Und der dritte Bezug ist die Hegelsche Dialektik. Alles Denken innerhalb des Frankfurter Zusammenhangs ist verknüpft mit bestimmter Negation, Negation des Bestimmten. Und das definiert entscheidend die Vermittlungslogik der Dialektik. Die Negation des Bestimmten, des Begrenzten. Das Nachprüfen, ob ein Begriff den Selbstanspruch einbringt, Und so lange darauf zu beharren, bis er über sich selber hinausgeht, diese dialektische Denkweise bei Hegel, die nichts mit einem Schematismus von These, Antithese und Synthese zu tun hat, sondern am bestimmten Material sich entwickelt, ist in jeder Einzelanalyse bei Adorno und Horkheimer nachzuvollziehen und bestimmt wesentlich den Erfahrungsgehalt dieser Theorie. Und es ist viertens schließlich eine Entschlüsselung, eine ganz neue Entschlüsselung der Subjektdimension durch die schon sehr frühe Rezeption der Freudschen Theorie im philosophischen Zusammenhang. Auch hier können Sie sagen, es gibt keine Schule, keine Theorie der ersten Hälfte der 20er Jahre, in der in ähnlicher Weise Freud als Kulturphilosoph ernst genommen wird in der Bestimmung der Ausstattung der Subjekte und der Veränderung dieser Ausstattung. Die Frankfurter sind einschließlich Marcuse und Adorno und Horkheimer orthodoxe Freudianer. Was diese Beziehung Freuds zum Geschehen, Glück und Unglück unserer Kultur betrifft. Sie wenden diese Kategorien zentral in diesen Zusammenhang ein. So möchte ich hier einleitend, wenn ich diese internen Verflechtungen theoretischer Herkunft bezeichne, auch die Herausforderung von außen kurz skizzieren, dass was man in der Geschichtsphilosophie, in der englischen Geschichtsphilosophie bei Toynbee und Collingwood und anderen als Challenges bezeichnet, Herausforderungen, auf die Theoriebildung und Schulbildung auch antwortet. Denn aus diesem Zusammenhang wird am Ende auch bestimmbar sein, was der eigentliche politische Erfahrungsgehalt einer solchen Schule darstellt. Und ich möchte hier vier dieser Punkte im Vorgriff benennen. Das ist zum einen der Zusammenbruch der bürgerlichen Kultur, dokumentiert in diesem Symbol Verdun, dieses Abschlachten von Menschen aus strategischen Gründen, ohne dass hier kulturelle Barrieren oder Bremsen eintreten würden. Es betrifft nicht nur die deutschen Verhältnisse, es betrifft die europäischen Verhältnisse. Die Erfahrung des Zusammenbruchs dieser bürgerlichen Kultur bestimmt die Generation, die sich daran macht, neue Welten aufzuschließen, zu begreifen, etwas Neues zu machen. Und es ist zweitens die in der Zeit der 20er Jahre sich herausbildenden Bewegungen, in denen auch die Konstitutionalisierungsgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft rückgängig gemacht wird. Es geht also nicht nur um so eine Korrumpierung der bürgerlichen Kultur, eine Selbstzerstörung, sondern es geht immer stärker auch an die institutionellen Gehalte, kann man sagen, an die institutionellen Stabilisierungen der bürgerlichen Kultur, Entwicklung des Parlamentarismus, die Auflösung des Systems der Gewaltentrennungen. Also die Gerichte fangen an, auf linkem Auge blind zu urteilen. Das heißt, die Gerichtsurteile nach links, Tucholsky und Ossietzky und so weiter, schreiben darüber, sind voll des Klassenvorurteils. Klassenjustiz beginnt jetzt wieder. Juden werden anders beurteilt. Das heißt, es bildet sich hier in den 20er Jahren auch so etwas aus wie eine Rückentwicklung der politisch-institutionellen bürgerlichen Errungenschaften. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, die Erfahrung. Damit auch gehen viele Sicherheiten der Bürger verloren. Es bedeutet zunächst einmal, dass es noch Parlamente gibt, aber diejenigen, die in den Parlamenten sitzen und das System verneinen, werden immer zahlreicher. Das gilt für die Kommunisten genauso wie für die Nazis. Sie erläutern das sogar, wenn sie die Macht haben, dass sie diese Institutionen abschaffen. Und sie haben im italienischen Faschismus, in der italienischen Bewegung 1922, 1923, der Marsch auf Rom. Hier beginnen allmählich die bürgerlichen Institutionen zu zerbröckeln, viel früher als 1933. Zum Teil müssen die gar nicht mehr wesentlich verändert werden. Darin sehen doch auch viele dieser linken Intellektuellen noch einmal einen Zusammenbruch der bürgerlichen Welt. Und selbstverständlich bildet sich hier, insbesondere in Deutschland, der Antisemitismus als eine politische Ideologie aus, die immer stärker in die Gehirne der Menschen eindringt und immer gefährlicher wird. Und es ist drittens die Herausforderung durch die Korrumpierung der ursprünglichen Emanzipationsgehalte der Oktoberrevolution durch den Stalinismus, beginnend in der zweiten Hälfte der 20er Jahre und dann immer stärker werdend, so dass hier diese Zwiespältigkeit vieler Intellektueller besteht, zwischen Faschismus und Stalinismus zerrieben zu werden. Und dieses unglückliche Bewusstsein, dieses zerrissene, selbstzerrissene Bewusstsein bestimmt auch viele veränderte Haltungen von Intellektuellen in dieser Zeit. Die Frankfurter Schule, aber auch alle anderen Intellektuellen reagieren auf diese Prozesse, die hier ablaufen und die immer stärker sich zuspitzen auf den Dualismus von Stalinismus und Faschismus, wobei eben für viele das ein Grund ist, sich rauszuziehen aus dem Spannungsverhältnis. Also wiederum die intellektuelle Autonomie zurückzugewinnen in diesem Spannungsverhältnis. Und es ist schließlich die Transformationen, die inneren Assimilationen dessen, was man Spätkapitalismus nennt, die als eine solche Herausforderung angesehen werden können. Hier ist selbstverständlich prägend der amerikanische Kapitalismus für die vielen Immigranten, die jetzt hineingestoßen werden in eine Wirklichkeit, die viel mächtiger ist als das, was die Nazis aufzubieten haben. die aber in sich durchaus eine Neutralisierung und Korrumpierung auch von Wahrheitsgehalten der bürgerlichen Kultur enthalten, die nicht so einfach aus diesen Funktionalisierungszusammenhängen herauszuziehen sind. Das sind eben hier Auseinandersetzungen mit der beginnenden Kulturindustrie, mit Verdinglichung, mit dem Fetischcharakter der Ware und den Dingen, die ja dann immer stärker sich beziehen auf eine Dechiffrierung dessen, was die möglichen Wahrheitsgehalte der Kultur ausdrücken könnte. Zum Schluss, es gibt, wenn man das jetzt auf die innertheoretische Seite dieser Antworten bezieht, in der Frankfurter Schule, es gibt zwei Wahrheitsbegriffe, wobei die Frankfurter Schule bewusst ist, dass es sich bewusst ist, dass es diese Wahrheitsbegriffe gibt, aber sie nimmt in sich auf eben einen ganz spezifischen Wahrheitsbegriff, in dem die Tradition verneint wird, die sich auf die aristotelische Definition bezieht, dass Wahrheit adequatio rerum et intellectus ist, also die Entsprechung der Sache und des Intellekts, der Sache und des Begriffs. Diese Definition geht auf Albertus Magnus zurück. Es geht den Frankfurtern, und da könnte ein Element mit enthalten sein, was gleichsam metaphysische Erfahrung noch bezeichnet. Es geht darum, dass in den Dingen selber so etwas wie ein Wahrheitsgehalt schlummert. Und sie übernehmen eher die hegelische Wahrheitsdefinition der Selbstübereinstimmung des Begriffs mit dem Sachverhalt, den er bezeichnet. Die Wahrheit der Dinge ist noch nicht heraus. Die Wahrheit, das, was als Wahres in den Dingen steckt, ist noch nicht Wirklichkeit. Also die Wahrheit ist etwas noch nicht Hergestelltes. Jedenfalls mehr als eine bloße Verdopplung der Dinge im Gedanken. Das ist wichtig, diesen Wahrheitsbegriff festzuhalten, weil er ja bezeichnet eine innere Spannung von Erfahrung und Reflexion, die sich gerade dokumentiert in diesem Spannungsverhältnis, jetzt übertragen auf die, wenn man so will, arbeitsteiligen Wissenschaften, in diesem Spannungsverhältnis von Erfahrungswissenschaft und Philosophie. Ich muss wissen, was die Dinge sind, und ich muss gleichzeitig wissen, dass ihr Wahrheitsgehalt nicht in den Gegenständen, in dem, wie es ist, aufgeht. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Element der inneren Triebkraft des dialektischen Denkens, dass auch in der Frankfurter Schule die Wahrheit des Begriffs und die Wahrheit der Theorie ausmacht und am Ende auch mit praktischen Folgen verknüpft ist, in der Weise, dass ich, wenn ich diese Spannung in den Verhältnissen festhalte, immer dabei aufgefordert bin, die Dinge entsprechend den objektiven Möglichkeiten zu verändern. Ich bin immer einen Schritt über die Dinge hinaus und muss es auch sein, um nicht einfach mit meinen Begriffen und meinem Denken das Bestehende zu legitimieren. So. Das. Ja.